Schilderungen von Heinz-Jürgen Oberfeld, ein ehemaliges Heimkind. Am Telefon begrüße ich jetzt den Präsidenten des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche, Dieter Kottnick. Herr Kottnick, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Heise. Es kommt ja immer mehr ans Licht durch Bücher, Interviews, Studien. Auch das Diakonische Werk ist und war Träger von Kinderheimen. Was empfinden Sie, wenn Sie sowas hören wie eben von Herrn Oberfeld? Ich habe das an anderer Stelle schon einmal gesagt. Ich empfinde da Entsetzen, wenn ich solche Schicksale höre. Und es tut mir unendlich leid, dass so etwas geschehen ist. Herr Oberfeld hat eine Erfahrung gemacht, die aber viele andere, die in Heimen gewesen sind, nicht gemacht haben. Ich tue mich etwas schwer, wenn Sie auch die ganze Anzahl der Menschen, die damals in den Heimen gelebt haben, ich tue mich schwer, sie alle über einen Kamm zu scheren. In der Heimerziehung damals gab es sehr gute Erfahrungen, an denen ich selber auch partizipieren konnte. Ich war ja viele Jahre lang Leiter einer großen Einrichtung in Süddeutschland, der Diakonie Stetten. Und in dieser Einrichtung haben auch Menschen gelebt mit Lärmbehinderungen, die dort eine Ausbildung bekommen haben, die dort gewohnt haben. Und ich habe mit vielen der ehemaligen in dieser Zeit Kontakt gehabt. Und sie haben alle berichtet, wie wichtig und wie gut die Zeit für sie gewesen ist. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, eine junge Frau, die in einer Familie aufgewachsen ist, wo der Vater immer wieder Versuche gemacht hat, die Tochter zu vergewaltigen. Das Jugendamt ist eingeschritten und hat die Tochter aus der Familie herausgenommen. Die junge Frau lebt heute selbstständig mit ihrem Mann zusammen in einer Wohnung, versorgt sich selber, hat sehr viel Unterstützung bekommen, führt ein gutes Leben und sagt, wenn ich dort nicht hingekommen wäre, dann wäre mein Leben völlig anders verlaufen. Also es ist schwierig, sozusagen das Gesamte negativ zu bewerten, denn es gab auch sehr viel Gutes. Und das Gute wird diskreditiert durch das, was eben rauskommt. Lange sprach man von Einzelfällen. Sie sagten vor kurzem, Sie hätten das in dem Ausmaß, wie es jetzt zutage tritt, aber selber auch nicht für möglich gehalten. Was hat Ihnen denn die Augen geöffnet? Also ich bin von dieser Erfahrung, von der ich gerade eben berichtet habe, sehr bestimmt. Wir haben ja vor einigen Wochen in Hannover die historische Aufarbeitung von Freistadt, einer Einrichtung, die zu den von Vogelschwingschen Anstalten gehört, vorgestellt. Und da sind in Bezug auf dieses eine Haus und ich weiß, in Bezug auf dieses eine Heim und ich weiß es auch in Bezug zum Beispiel auf ein Haus in Vollmarstein, wo auch eine historische Aufarbeitung stattgefunden hat, da sind Dinge zutage gekommen, die mich, ich sage es noch einmal, entsetzt haben, dass dort Gewalt angewendet wurde, dass dort geschlagen wurde. Es ist aber auch bei aller historischen Aufarbeitung immer noch nicht klar, um wie viele Menschen es sich tatsächlich handelt. Ja. Auch in Freistadt, auch das hat dieses Buch, das die Historiker erarbeitet haben, zutage gefördert. Auch in Freistadt gibt es junge Menschen, die über positive Erfahrungen dort berichten. Die Kirche betreibt ja nach wie vor pädagogische Einrichtungen mit sehr viel Erfolg, wie Sie es ja auch schildern. Gab es denn eigentlich nie Anlässe, sich mit dieser Vergangenheit genauer zu befassen im Vorfeld? Also das kommt ja jetzt erst seit 2004 eigentlich so peu à peu zu tun. Also was man gemacht hat, schon in den späten 60er Jahren und zu Beginn der 70er Jahre war eine intensive fachliche Diskussion. Und die Heime haben sich ja auch in dieser Zeit enorm verändert. Und da sind wir von Seiten der kirchlichen Häuser auch vorangegangen, dass wir Außenwohngruppen gebildet haben, familienähnliche Wohnstrukturen eingeführt haben, dass Vermittlung in Familien stattgefunden hat, Betreuungsfamilien, Pflegefamilien, also ein sehr differenziertes Angebot, das dann entwickelt worden ist. Ich habe erst kürzlich den alten Andreas Mehringer, der in den 70er Jahren das Buch Heimerziehung geschrieben hat, vorgeholt. Da hat er vieles von dem beschrieben, was in der sozusagen in der fachlichen Diskussion eine große Rolle gespielt hat. Er hat auch beschrieben, dass es in Situationen gegeben hat, wo Gewalt angewendet wurde und dass man dem entgegenwirken muss. Und deshalb sind vor allem auch die kirchlichen Einrichtungen vorangeschritten und haben die Situation zusammen mit dem Staat verändert. Ich muss einfach sagen, in dieser Zeit damals, in den 50er und 60er Jahren, hat man ja auch unter finanziell enorm eingeschränkten Verhältnissen gearbeitet. Ja, was das aber natürlich trotzdem nicht rechtfertigt, auch die Einzelfälle nicht. Nein, das rechtfertigt es nicht. Das mache ich auch nicht, dieses zu rechtfertigen. Aber die Situation ist eine völlig andere geworden, als sie damals war. Und es hat einen enormen Schub in der Pädagogik und hat einen enormen Schub auch in der Finanzierung der Einrichtungen gegeben, die erst eine andere Arbeit ermöglicht haben. Nichtsdestotrotz muss alles, und da haben wir ein großes Interesse, und ich habe auch persönlich ein großes Interesse daran, muss alles ans Licht kommen, was damals gewesen ist. Sagt der Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche, Dieter Kottnick, im Deutschlandradio Kultur zum Schicksal ehemaliger Heimkinder. Sie, Herr Kottnick, sagten ja neulich bei der Veranstaltung in Hannover, die Sie erwähnten, Sie wünschten sich in irgendeiner Form eine Wiedergutmachung für die Betroffenen. Der Heimerziehungsexperte Manfred Kappeler sieht in dieser Aussage, in Ihrer Aussage, eine Wende eigentlich in der Haltung der Kirchen, die sich auch vielleicht auf die Haltung am runden Tisch, der ja heute in die dritte Runde geht, auswirken werde. Wie wird denn da jetzt in Richtung Entschädigung gesprochen werden? Also ich sehe darin keine Wende gegenüber dem, was ich immer gesagt habe. Ich will auch wieder auf ein Beispiel verweisen, das ist die Karlshöhe in Ludwigsburg, die zu einem regelmäßigen Treffen mit ehemaligen Heimkindern einlädt, die ehemaligen Erzieher und Pädagogen und die Heimkinder miteinander ins Gespräch bringt und dort zunächst einmal auch die Möglichkeit verschafft, die Erfahrungen, die gewesen sind, auszusprechen und miteinander aufzuarbeiten. Es finden Unterstützungen in therapeutischen Maßnahmen statt, dass also auch eine Therapie für ein ehemaliges Heimkind finanziert wird. Alles andere muss der runde Tisch miteinander beraten. Wir wollten ja den runden Tisch gerade deshalb, dass dort in diesem Gremium ergebnisoffen und unser Vertreter am runden Tisch hat keine Vorgaben, sondern er soll gemeinsam mit denjenigen, die am runden Tisch zusammensitzen, die richtigen Wege finden, die den Heimkindern entsprechen und ihrem Schicksal entsprechen, um dort zu einer Wiedergutmachung zu kommen. Hören wir noch mal einen Ton von so einem ehemaligen Heimkind von Heinz-Jürgen Overfeld. Der sagte nämlich, was das Thema Entschädigung betrifft, Folgendes. Jetzt